WDR 5. Neugier genügt. Hitler Geburtstag, das hat mich schon viel gemacht. Ja. Was soll ich sagen? Ich sage, weil der ist nicht daheim heute, sage ich. Heute ist er nicht da, da hat's ja Pech gehabt. Dann lachen sie nicht, ein Foto machen sie. Fotografieren, pausenlos. Ne? Der Herr Hitler? Nein, der ist gerade nicht zu Hause. Der ist gerade raus, Zigaretten holen. Mit Sarkasmus reagieren die Bürger der österreichischen Kleinstadt Braunau auf die ständigen Fragen nach dem Haus, in dem vor fast 126 Jahren Adolf Hitler geboren wurde. Besucher kommen nicht wegen der mächtigen spätgotischen Kirche St. Stephan, deren Turm das 16.000 Einwohnerstädtchen überragt. Die meisten lassen den malerischen Stadtplatz links liegen, die gute Stube Braunaus. Sie fragen sich durch bis zum zugigen Hinterhof des Städtchens, hinter dem Stadttorturm, wo das blassgelbe Gebäude steht, das der Volksmund das Hitlerhaus nennt. Seit Jahrzehnten wird heftig gestritten über die Nutzung dieser historisch belasteten Immobilie. Jetzt will das österreichische Innenministerium die Besitzerin des Hitlerhauses, Gerlinde Pommer, enteignen. Mit dieser Maßnahme soll ein Schlusspunkt unter die jahrelange Auseinandersetzung mit eben dieser Hauseigentümerin gesetzt werden. Heute bietet das Gebäude an einer unwirtlichen Ausfallstraße, 60 Kilometer nördlich von Salzburg, einen erbärmlichen Anblick. Hässliche, schwarze Schlieren ziehen sich in Schulterhöhe über die Fassade. 1938, als Hitler die deutschen Truppen bei Braunau nach Österreich einmarschieren ließ, war das zweistöckige Altstadthaus noch prunkvoll herausgeputzt. Eben waren wir noch an der Innenbrücke und haben den Jubelempfang miterlebt, den Braunau dem Führer bereitet hat. Der Führer ist eben wieder von seinem Geburtshaus weggefahren, Haus Nummer 15, von dem jetzt die Hakenkreuzfahnen herunterwehen. Dem pensionierten Geschichtslehrer Florian Kotanko, der fast jedes Detail in der Geschichte des Hauses kennt, bereitet der aktuelle Zustand Sorgen. Das Erdgeschoss ist sicherlich suboptimal, was die Färbelung betrifft. Ja, das ist nicht von irgendwelchen Neonazis, sondern das ist meiner Meinung nach einfach die Nässe, die vom Dach heruntertropft. Wobei natürlich in Braunau immer die Situation gegeben ist, wenn man so vor dem Haus steht, heißt es, aha, jetzt lassen sie es zusammenfallen. Es wird immer hässlicher. Wenn man es hingegen erneuert, neu anstreicht, hat man das Problem, aha, jetzt heben sie es hervor. Leben mit dem Hitlerhaus, das heißt Leben unter ständiger Beobachtung. Mit der Überschrift »In Braunau steht ein Haus zu viel« brachte die Frankfurter Allgemeine Zeitung 2012 den Überdruss vieler Einheimischer über ihr ungewolltes Erbe auf den Punkt. Es ist ein Haus mit viel, vielleicht zu viel Geschichte für eine so kleine Stadt. Früher war das Eckhaus der Altstadtzeile mit ihren farbigen, fast italienisch anmutenden Fassaden ein einladendes Gebäude. Es war ursprünglich ein Gasthaus, eine Brauerei bis etwa 1880. Und bei einer Brauerei gibt es große Keller, daher ist es also ein riesiges Kellergeschoss und es gibt auch einen sehr großen Dachboden. Auf der Rückseite sind natürlich bemerkenswert die Arkadengänge, die aus der ursprünglichen Bauzeit stammen. In Dokumenten taucht das Haus erstmals im 17. Jahrhundert auf, sagt Kotanko, der dem Braunauer Verein für Zeitgeschichte vorsteht. 1912 kaufte es Josef Pommer, ein Vorfahre der heutigen Besitzerin Gerlinde Pommer. Das Gasthaus wird unter der Familie bald zum Braunen Haus. Schon 1933, als die NSDAP in Österreich noch verboten war, wurden NS-Versammlungen bei der Polizei aktenkundig. Pommers Sohn bekam dafür eine Geldstrafe. Schon lange vor dem Anschluss Österreichs 1938 pilgerten NS-Touristen aus nah und fern zum Hitler-Geburtshaus. Die Nazis sollten dauerhaft ihre Spuren hinterlassen. Nach 1938 hat Martin Bormann im Auftrag der NSDAP das Haus gekauft und es gibt über dem alten Eingangsportal ein Zierrad, ein eiserner mit den Initialen MB. Die Eigentümerfamilie Pommer pokerte hoch. Bormann musste ihnen erst mit Enteignung drohen, bevor sie das Haus den Nazis verkauften. Hitlers rechte Hand Bormann richtete eine Galerie mit Blut- und Bodenmalerei ein, ließ eine Rekonstruktion des angeblichen Geburtszimmers ausstellen. Das unscheinbare Gebäude wurde dadurch weiter braun aufgeladen, sagt der Historiker Andreas Meislinger, der in Braunau Anfang der 1990er Jahre die Zeitgeschichtetage ins Leben gerufen hat. Braunau ist ein Erinnerungsort, den es in dieser Form nur einmal gibt. Braunau ist kein Täterort und ist auch kein Opferort. Braunau gilt für viele Menschen als der Geburtsort des Bösen, verkörpert in Adolf Hitler. Und das Geburtshaus ist das Geburtshaus des Bösen schlechthin. Und diese Aufladung nehme ich nicht weg, indem ich das Haus abreiße. Von einem russischen Duma-Abgeordneten kam der Vorschlag, das Hitler-Geburtshaus abzureißen. Eine absurde Idee, denn das Gebäude steht seit 1938 unter Denkmalschutz. Spätestens am 20. April, zu Führers Geburtstag, werden die Braunauer alljährlich bis heute an ihre NS-Vergangenheit erinnert. Ja. Es sind mittlerweile die Nazi-Gegner, die am Hitler-Geburtstag in Braunau den Ton angeben. Rund um den 20. April ist die Stadt im Belagerungszustand. Polizeihundertschaften aus ganz Österreich reisen an, die Linken von der Antifa. Dass Alt- und Neonazis an diesem Tag gar nicht mehr zum Haus durchkommen, dafür sorgen Gegendemos und Konzerte. Touristen, die heute das Hitlerhaus aufsuchen, tun dies eher verschämt, sagt Bernadette Steiner, die das Gebäude gegenüber von ihrem Haustechnikladen aus ständig im Blick hat. Man merkt schon den Unterschied zum Beispiel zwischen Amerikanern und anderen Nationen. Die Amerikaner gehen sehr offen damit um und stellen sie da offen vor das Haus und lassen sie fotografieren. Und die anderen machen das eher versteckt, also so, dass nicht jeder sieht, dass sie jetzt gerade das Hitlerhaus fotografieren oder davor posieren. Wer seine Nazi-Gesinnung am Geburtsort Adolf Hitlers offen zur Schau stellt, wird mittlerweile klar geächtet, auch durch Strafanzeigen. Das war nicht immer so. Lange Zeit traten rechtsextreme Hitler-Touristen recht offen in Braunau auf. Sie wurden stillschweigend toleriert. Da gab es Läden, die Aschenbecher, Tassen, sogar Wein mit dem Konterfei des Führers verkauften. Da gab es Gastwirte in der Altstadt, die sich eine goldene Nase damit verdienten, ihre Hinterzimmer am 20. April für eine Geburtstagsfeier zu vermieten. Die Stadt hat sich jahrzehntelang der Geschichte des Hitler-Geburtshauses nicht gestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog eine Schule, eine Bücherei, schließlich eine Bank ein. Der böse Mann mit dem kleinen Bart ist noch gar nicht tot. Mindestens zweimal am Tag sagt er mir Hallo. Doch das klammheimliche Dulden, das Verdrängen und Verschweigen, das Alt- und Neonazis einen Nährboden bot, es gehört seit Ende der 80er Jahre der Vergangenheit an. Damals ließen sich zwei lange währende Lebenslügen der Alpenrepublik nicht mehr aufrechterhalten. Dass Österreich mit dem Einmarsch der Nazis 1938 ja das erste Opfer Hitlerdeutschlands geworden sei, Österreicher da ja nur schwerlich Täter sein könnten. Und der Schwindel, der Mann aus Braunau, sei ja eigentlich ein deutscher Diktator gewesen. Gerade auch die Person von Adolf Hitler wurde sehr schnell Richtung Deutschland abgeschoben und seine österreichischen Wurzeln gerne zugedeckt. Und in dem Ort Braunau spielt sich das faktisch in einer Mikroebene, in einer Art Labor der Geschichtspolitik dann über die Jahrzehnte auch ab. Sagt der Professor für Zeitgeschichte an der Uni Wien, Oliver Rathkolb. Diese verzögerte Auseinandersetzung mit dem Geburtshaus von Adolf Hitler hängt auch damit zusammen, dass man nicht den eigenen gesellschaftlichen Anteil am Nationalsozialismus, Zweiten Weltkrieg und Holocaust thematisieren wollte. Es gibt die bösen verantwortlichen Preußen, es gibt eine kleine Gruppe von illegalen Nazis und der Rest der Gesellschaft ist Opfer. Dieser Verdrängungsprozess ist sehr typisch für die österreichische Gesellschaft. Die Affäre um ihren damaligen Präsidenten Kurt Waldheim zwang die Österreicher zur Auseinandersetzung mit ihrer NS-Vergangenheit. Er habe nur seine Pflicht als Soldat getan, erklärte Waldheim 1986 auf die Frage nach seiner Rolle bei NS-Kriegsverbrechen auf dem Balkan. Erst daraufhin fragten viele Enkel ihre Großeltern, was sie während der NS-Zeit getan hatten und wo sie gewesen waren. Die Österreicher redeten über Schuld. Auch die Braunauer brauchten lang, um sich ihrer historischen Verantwortung zu stellen, sagt der frühere Geschichtslehrer Florian Kotanko. Man kann sagen, bis 1989 es stand der 100. Geburtstag bevor. Und vorher hat eben der neue Bürgermeister Gerhard Skiwer diesen Stein vor dem Geburtshaus in der Salzburger Vorstadt 15 auf öffentlichem Grund aufstellen lassen. Für Frieden, Freiheit und Demokratie, nie wieder Faschismus, Millionen Tote mahnen, steht auf dem Stein vor Hitlers Geburtshaus in Braunau. Aufstellen ließ ihn der damalige Bürgermeister Gerhard Skiwer, zwei Wochen vor dem 100. Geburtstag Adolf Hitlers. Der Granitblock aus dem nahen KZ Mauthausen, er könnte ein Schlussstein für die langwierige Auseinandersetzung Braunaus mit der NS-Vergangenheit bilden, die geschichtspolitische Debatte im Bewusstsein verankern. Denn in der Amtszeit des sozialdemokratischen Bürgermeisters Skiwer, die bis 2010 dauerte, passierte hier einiges. 2006 schuf die Stadt Braunau einen Park, benannt nach Franz Jägerstätter, der unter den Nazis den Kriegsdienst verweigerte und hingerichtet wurde. Stolpersteine für die Opfer des NS-Regimes wurden verlegt. Und seit 1992 diskutieren renommierte Wissenschaftler auf den Zeitgeschichtetagen Themen der jüngeren Vergangenheit. Doch der Mahnstein, der vor dem Hitlerhaus steht, er markiert keinen Schlussstein. Der Stein, er bildet ein neues Spannungsfeld mit dem geschichtlich aufgeladenen Gebäude. Und da gibt es ja auch eine Geschichte dazu. Es war ja geplant, am Haus eine Tafel anzubringen. Und das hat auch die Besitzerin, die Frau Bommer, nicht erlaubt. Daher der Stein auf öffentlichem Bereich. Der derzeitige Braunauer Vizebürgermeister Günther Pointner von der sozialdemokratischen SPÖ schildert die Eigentümerin des Hitler-Geburtshauses als starrsinnig. Denn Gerlinde Pommer, eine Dame Mitte 60, verweigert jegliche Umbauten des Hauses, das sie 1978 von ihrer Mutter übernommen hat. Bis Ende 2011 war eine Werkstätte für geistig Behinderte darin untergebracht. Doch die Werkstatt zog aus, als sich die Besitzerin einem behindertengerechten Umbau hartnäckig widersetzte. Die Miete für das Hitlerhaus, monatlich 4.800 Euro, kassiert Pommer trotzdem weiter. Denn Hauptmieter ist seit 1972 das österreichische Innenministerium. Jeder österreichischen Regierung geht es seither darum, zu verhindern, dass das Gebäude zu einer Nazi-Kultstätte wird und dafür zu sorgen, vertrauenswürdige Untermieter zu finden. Seit gut 3 Jahren scheitert dies nun an Pommers Nein zu Umbauten. Kein Politiker schaffte es, mit ihr ins Gespräch zu kommen, auch nicht der Ortshistoriker Florian Kotanko, der Gerlinde Pommer seit Jahrzehnten kennt. Ich kenne sie aus der Kindheit und wir kennen einander und wir grüßen einander freundlich und man kann ganz vernünftig mit ihr reden und ganz freundlich im Umgang. Aber die Causa Prima sollte man besser nicht berühren. Ich habe ihr einen Brief geschrieben und habe sie also nur aus unserer alten oder langjährigen Bekanntschaft versucht, also mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und ich habe aber keine Antwort bekommen. Gerlinde Pommer bleibt ein Phantom. Für die Braunauer, von denen manch einer daran zweifelt, dass es sie überhaupt gibt. Auch mit Medienvertretern spricht Pommer nicht. Von ihrem Anwalt war, trotz mehrfacher Anfragen des WDR per Mail und Telefon, keine Stellungnahme zu erhalten. Vorwürfe, die Eigentümerin wolle sich nur bereichern und weiche ihrer Verantwortung für die Geschichte des Hauses aus, werden immer lauter. Im November 2014 lieferte das österreichische Nachrichtenmagazin Profilbelege dafür, dass die Besitzerfamilie beim völlig überteuerten Ankauf des Geburtshauses durch die Nazis massiv profitiert hat, genauso wie schon damals vom Hitlertourismus. Auch heute, selbst als Geisterhaus, ist Hitlers Geburtsort noch eine Geldmaschine. Zum Leidwesen der Braunauer, die hofften, einen guten Umgang mit der Geschichte finden zu können und die sich nun in Geiselhaft genommen fühlen durch eine Frau mit ihrer eigenen NS-Familiengeschichte. Die Braunauer Bürger reagieren mittlerweile genervt, Ratlosigkeit und zunehmend bittere Kommentare erntet, wer Passanten fragt, was soll denn nun werden aus dem Hitlerhaus? Ein Kaffeehaus. Weil wir jetzt weniger haben. Nein, so hat es keinen Sinn. Erstens einmal ist es eine finanzielle Angelegenheit, wenn die Stadt Braunau da so und so viel Pacht pro Monat bezahlt und es wird nicht genützt. Und das sollte doch einen gewissen Zweck erfüllen dann, als Erinnerung an die schreckliche Zeit nochmal. Nicht alle wollen aktiv Verantwortung für die Vergangenheit übernehmen. Mit dem Gedenkzirkus, so eine Meinung, müsse endlich Schluss sein. das Hitlerhaus dem Verfall preisgegeben werden. Was machen sie da mit Braunau? Aber die Braunauer Bürger, das heißt die Bürger, die Stadtgemeinde war selber schuld. Was heißt denn, weil er da geboren ist? Wir sind nicht einmal sicher. Normal, einige gibt es, die sagen in Simbach, weil er sein Vater Zöllner war. Die historisch nicht haltbare Geschichte, die Mutter des kleinen Adolf Hitler habe jenseits der Grenze in Deutschland eine Sturzgeburt erlitten, sie ist nicht tot zu kriegen. Doch die Verdränger und Verleugner, sie sind unter den Braunauern mittlerweile in der Minderheit. Schon im Jahr 2000 sprachen sich Bürgermeister und Gemeinderat geschlossen dafür aus, eine internationale Stätte der Versöhnung und Begegnung ins Hitlerhaus zu bringen. Ein Haus der Verantwortung sollte es werden, nach einer Idee des Leiters der Zeitgeschichte-Tage Andreas Meislinger. Man sollte junge Menschen aus der ganzen Welt einladen. Also im Erdgeschoss denkt man über die Vergangenheit nach. Welche Verantwortung haben wir junge Menschen für den Umgang mit der Vergangenheit? Im ersten Stock Beschäftigung mit Problemen der Gegenwart, dass ich mich vor allem für Menschen engagiere, die unsere Unterstützung am meisten brauchen. Ich denke etwa an Bettler. Und im zweiten Stock geht es um die Zukunft, dass junge Menschen etwa im Alter zwischen 16 und 28, 29 Jahren sich Gedanken machen, wie die Welt in 20, 30, 40 Jahren ausschauen könnte. Heute, 15 Jahre später, wollen die Braunauer Politiker nicht mehr viel von Meislingers Idee wissen. Der Elan, sich der Vergangenheit aktiv zu stellen, erschwindet mehr und mehr, je länger die Ungewissheit über die Zukunft des Hitlerhauses andauert. Längst berichten internationale Medien wie die BBC und die New York Times über die umstrittene Immobilie. Der Vorwurf, die Österreicher wollten wieder einmal ihre NS-Vergangenheit verdrängen, verschweigen, verharmlosen, er liegt nah. Derweil wächst das Hitlerhaus den Braunauer Politikern immer wieder über den Kopf. Bezirkshauptmann Georg Wojak, eine Art Landrat, flog der trotzige Satz um die Ohren, Hitler habe in Braunau maximal seine Windeln, nicht jedoch die Schlachtfelder mit Toten gefüllt. Es ist, als säßen die Braunauer wie in einem Netz, das die Hauseigentümerin Gerlinde Pommer gesponnen hat, und wer sich bewegt, verstrickt sich immer tiefer in die unselige Geschichte. Nicht zu handeln, das gehe aber auch nicht, sagt der Wiener Geschichtsprofessor Oliver Rathkolb. Passivität bei solch einem aufgeladenen Ort erzeugt dann auch eine kritische internationale und negative Presse. Eine Befreiung für Braunau, sagt Rathkolb, würde nur ein großer Wurf bringen, der aber sehr bedacht umgesetzt werden müsste. Anfang dieses Jahres hat nun das Innenministerium vollmundig einen Befreiungsschlag angekündigt. Ministerin Johanna Mikl-Leitner hat der Eigentümerin des Hitlerhauses ultimativ ein Kaufangebot unterbreitet. Lehnt Gerlinde Pommer ab, soll das Gebäude enteignet werden. Doch wie realistisch ist dieses Vorhaben? Nach geltendem Recht sei eine Enteignung nicht möglich, sagt neben anderen Rechtswissenschaftlern auch der Linzer Juraprofessor Andreas Janko. Das Parlament muss erst ein eigenes Gesetz für die Beschlagnahmung problematischen Kulturguts verabschieden. Die juristische Prüfung, die das Ministerium angeordnet hat, zieht sich länger hin als erwartet. Auch das Ultimatum an die Eigentümerin Ende Januar ist verstrichen, ohne dass Gerlinde Pommer auf das Kaufangebot reagiert hat. Man sei weiter gesprächsbereit und an einer Einigung interessiert, betont derweil ein Sprecher des Innenministeriums. Ob die Republik Österreich die Enteignung tatsächlich vorantreiben wird, darf bezweifelt werden, denn das Hauptanliegen des Ministeriums ist bereits erreicht, wie Sprecher Karl-Heinz Grundböck vor einigen Monaten sagte. Das Letzte, was es dort geben soll oder geben kann, ist ein Wallfahrtsort für Ewiggestrige. Dieses Interesse ist erfüllt, damit sind wir zufrieden. Es scheint, als werde das verwahrloste Altstadthaus in Braunau mindestens die Stadt und wohl auch ganz Österreich noch lange beschäftigen. Er ist mobil, er ist online, er ist allgegenwärtig. Und die Anzahl seiner hirnlosen Jünger vermehrt sich gefährlich. Der böse Mann mit dem kleinen Bart ist noch gar nicht tot. Mindestens zweimal am Tag sagt er mir Hallo. Aber das ist noch gar nicht das schlimmste Mann. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.